Ich hab kein Heim, so. Und keine Schuhe. Ah. Ich hab kein Geld, schade. Keinen Stil und keinen Schlips und keinen Mantel. Nein. Ich hab kein Bett, schlimm. Hab keinen Stoff, schlimmer. Keinen Glauben, katholisch. Ich hab kein Buch, schlecht. Und keine Mutter, sowas. Keinen Freund, freudig. Keine Bildung, dumm. Und keinen Schliff. Ich hab kein Unterhemd, keins. Keine Seife. Lächeln. Ich hab kein Auto, ich hab kein Hirn. Hohlkopf. Ich hab keinen Job, Faulheit, nichts zu rauchen. Shit. Ich hab kein Coke, ich hab kein Kleingeld.